nicht ganz, das Fuck ist von des Backen, wenn sie recht im Mango Bremen, Norbert ist da bloß mit Düsseldorf, Servo Nollemberg, damit in der Düne sehr, da wie im Trittin und Böhmer, Mappa Grünkohl in den Dönermann. Bloß ein Schuss, Jehova, mit mehr Fans als Jehova, bloß nimm wir die nicht tügen, weil Schalter doch bedüden, wenn ich immer spät ihn lüden, brug nur erstmal und krüden, das ist Norden und nicht Süden, mit Piep und keine Tüden. Chuck mit bloß 10 von der 50 Pants, im Wort doch mi Pedele, glänz mal nicht, dass der von Mr. Avex haben, mal der Däse, der Superstar von Fraser, Conny und Zantropen, so Skill zu C oder Dose W, hab ich rein, hab ich plan nix mit, ob sie rucken LSDW drin, Pünktink, Tee. Füll ich mir wie langsamer retten, kein Versider, Düsse, Dämm, achterlich, hör nicht an, ist Nelligkeit, dann ist es nackt, die Gem, nix, eng, dein. 50 Pants in Knipp, in der Pants, im Deal ist ein Dance in der Hand, ein Flans, mehr Söhne, es gibt nicht mehr ein Pin in der Hand, mehr Öl und Rundgeil, ich würde es vorkommen, aber ich bin bloß 1 von 50 Pants. Egal, das ist vor Kasperl. Ich hage ne Sim von Kasper und Manns Konto wie die Haspa, sie fast mit Hacklerbasta und kenne den Weta wie Spossbock und Woodkid als Produzent und Modelabel von 50 Cent, Bitte von Mr. President und da du sah ich Kinders kennen, da du sah ich Kinders kennen, als wenn wir Düsse Eminem als KIZ mit Schüssler Weng und Deichkins Remy Demi Dem. Bin ich schon 500.000 Fans, 500.000 50 Pence und wenn der Murdoch den Millionen Tode kannst du bieten. Hagen Arafat das Bushido, Nebela Kopf von Sido, den Dialekt von Text, Dampf wie am Plug der Orchester, Hagen Psy sind Gangnam und Def Pack ihre Bass Drum, MC für die die sind Bord, Kam und Toni Holz in Gang, Mann. Hage, Ninja, sind Jolani, Wenger, Komodi, Asmar, Magandi, leider kein Ratatata, ist ein G. Kane, Sneakers, ist Run DMC. Wir sind im Blut, 50 Pants, im Bett, um wie 50 Fans. Leider nicht so viel, du beten, mein Mut ist für morgen mit 10. Aber ich bin bloß 1 von 50 Pants. Nee, Scholas MTV war und Scholas Brüder Sieber und Scholas Justin Bieber und Alter Hals aufs Nieder und Macht von Lass Obama. Ich hage in deine Mama, ne Hook von mir als Lama, Jay-Z sind Panorama. Moritz und Pinökel SAV, der Mantor oder der Mantau, Schulchip und Regino, die Apotheke von Ino. Gauern, Hollenbach, Assen ist das, der Lüsnack noch, da echte Platte und Minz noch Sohn und Kapitän, wenn Hawke gibt, Mock wie Vorstein. Hab gern Kollege, Sine, Skills von Nico KIZ, Milz, Grimaster, Grilli, Sine, Grills und John Bon Jovi, Sine, Milz von HB Baxter, Sine, Pilz, Promester, Baxin, Köhle, Pilz von Gesche, Gott. Gottfried, Erik, Hills, 1, 2, 3, 2. Wenn die nicht Digger ist Biggie, kein Flamingos und Flipper Diggi, kein Rotzung und kein Sushi, Liges, Markus, Dine, Uschi, leider kein Nun und Koks, das K, wie so Malde, Turbo und Jay, aber dann ist doch ganz okay, Simon denkt, Gott, oh Gott, yes, it's nay.